Abschnitt 63 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitte 63. Ein Ritualmordprozess, Teil 2. Dienstmädchen Kowalewska. Sie sei am Morgen des 22. Januar 1884 gegen 4 Uhr von einer Hochzeit nach Hause gekommen, und da sie in ihr Schlafzimmer nicht hinein konnte, habe sie bei der in demselben Haus wohnenden Frau Reimann geschlafen. Kaum hatte sie sich zu Bett begeben, da hörte sie heftig poltern und einen schweren Gegenstand tief hinunterfallen. Am Donnerstag darauf habe sie den Dienst bei Boss verlassen. Sie habe sich gefürchtet, da die Dorfbewohner sämtlich behaupteten, die Juden haben den Knaben Zibulle geschlachtet. Sie wollte deshalb nicht mehr bei Juden dienen. Verdachtsmomente habe sie nicht wahrgenommen. Nur in dem Ziegenstalle waren die Latten umgefallen. Auf dem kurz vorher von ihr gereinigten Boden waren viele kleine Papierstückchen zerstreut. Und die Waschschüssel, die stets in ihrem Schlafzimmer gestanden, befand sich am Morgen des 22. Januar in der Bosschen Wohnung. Außerdem sei vor dem Ziegenstalle Blut gefunden worden. Allerdings sei bei Bloß einige Zeit vorher ein Rind geschlachtet worden. Witwe Reimann. Sie habe viele Jahre bei Boss gewohnt und hatte gegen die Familie Boss bis zu dem Zibulaschen Morde nichts auszusetzen. Die Boss waren durchaus anständige Leute. In der Nacht vom 21. zum 22. Januar 1884 gegen 2 Uhr sei plötzlich die Tür aufgegangen und es habe eine Stimme »Buh« hineingerufen. Sie habe sich nebst ihren beiden Töchtern sehr erschreckt und habe geglaubt, dass Diebe bei ihr eindringen wollten. Etwa eine Stunde später sei das Dienstmädchen Kowalewska gekommen und gegen 4 Uhr habe sie ein ganz eigentümliches Geräusch gehört. Die Latten im Ziegenstalle können unmöglich von den Ziegen umgeworfen worden sein. Als Herr Boss in den Ziegenstall trat, sei ihr sein Benehmen sehr aufgefallen. Boss habe gesagt, es müsse ihn jemand einen Schabernack gespielt haben. Amtsvorsteher Ernst. Auf ihn habe es auch den Eindruck gemacht, als wären die Ziegen nicht imstande gewesen, die Latten umzuwerfen. Fräulein Reimann, Tochter der Vorzeugen. Sie haben in der in Redene stehenden Nacht ebenfalls ein Geräusch wahrgenommen. Dass das Geräusch durch den in jener Nacht herrschenden Sturm verursacht worden sei, glaube sie nicht. Vorsitzenden, ich habe dabei den Keckermann im Verdacht, der in jener Nacht angetrunken nach Hause gekommen und dabei ein großes Geräusch verursacht hat. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bekundet die Zeugen, einige Tage nach dem Morde habe die Schwester des Hermann Josefsson zu ihr gesagt, möchte man nur lieber bei dem Recken und nicht bei dem Unrechten nach der Spur des Mörders suchen? Handelsmann Hermann Josefsson, der vom 31. Januar bis 11. Mai 1884 wegen Verdachts des Mordes verhaftet war, bekundete, er handle mit Produkten, Fällen usw., so mit dem Knaben Zibulle sei er niemals zusammengetroffen. Der Vorsitzende ließ den Angeklagten neben den Zeugen treten, um festzustellen, dass dieser dem Zeugen an Figur gleiche. Auf Befragen des Vorsitzenden äußerte der Zeuge, er sei am 21. Januar 1884 gegen Abend bei dem Bilderhändler Przybylski gewesen und etwa gegen 7:30 Uhr, es könne auch später gewesen sein, nach Hause gegangen. Er habe sich in jener Nacht nicht ausgekleidet, da bis spät nachts eine Schneiderin in der Stube arbeitete. Als diese schon fort war, habe er so fest geschlafen, dass er das Ausziehen vergessen habe. Jedenfalls sei er in jener Nacht zu Hause gewesen. Am 18. Januar sei er vom Wagen gefallen und habe sich arg den Daumen verletzt. Zeuge Boss bestätigte, dass Josephson am 18. Januar jedenfalls in etwas angetrunkenem Zustande vom Wagen gefallen sei. Auf Befragen des Staatsanwalts bekundete der Zeuge, der Finger habe sehr geblutet, daher sei sein Pelz mit Blut befleckt worden. Simon Josephson, Friederike und Johanna Josephson, Geschwister des Vorzeugen, bestätigen vollständig des letzteren Bekundungen. Frau Reimann, sie habe im vergangenen Jahre vielfach in der Familie Josephson verkehrt. Am 21. Januar 1884 sei sie nachmittags gegen 5 Uhr zu Josephson gekommen. Gegen 7 Uhr abends seien Hermann und Simon Josephson fortgegangen. Gegen 9 Uhr abends sei Simon, nicht aber Hermann, wiedergekommen. Hermann habe weder ihr bei dem Abendbrot gegenüber gesessen, noch sei er überhaupt, nachdem er gegen 7 Uhr abends fortgegangen, an jenem Abend wiedergekommen. Sie sei bis 11 Uhr abends bei Josephson gewesen und könne mit Bestimmtheit behaupten, dass Hermann nicht da gewesen sei. Hermann sei sehr lebhaften Temperaments, sie hätte ihn infolgedessen sehen müssen. Die Minna Koschiella sei ebenfalls an jenem Abend bei Josephson gewesen. Vorsitzenden, das wird aber doch auch von mehreren anderen Zeugen bestritten? Zeugen, es ist auch möglich, dass die Koschiella an einem anderen Abende bei Josephson gewesen ist. Vorsitzende, soeben haben Sie aber mit voller Bestimmtheit behauptet, die Koschiella sei am 21. Januar abends bei Josephson gewesen? Zeugen, ich habe nicht gewusst, dass es sich um den 21. Januar gehandelt hat. Vorsitzende, ein anderer Tag kommt doch aber gar nicht in Frage. Irren Sie sich vielleicht auch bezüglich des Hermann Josephson? Zeugen, nein, ich weiß mit voller Bestimmtheit, dass Hermann, nachdem er gegen 7 Uhr abends fortgegangen, bis 11 Uhr, zu welcher Zeit ich fortging, nicht wiedergekommen war. Die vernommenen Geschwister des Hermann Josephson blieben bei ihren Behauptungen. Eine Gegenüberstellung mit der Zeugin Reimann führte zu keinem Ergebnis. Am zweiten Verhandlungstage wurde zunächst in eingehender Weise über den Aufenthalt des Hermann Josephson am Abende des 21. Januar 1884 verhandelt. Simon Josephson. Er sei am 21. Januar 1884 abends zu Przybylski gegangen. Einige Zeit darauf sei auch sein Bruder Hermann gekommen. Gegen 8:30 Uhr sei er mit seinem Bruder Hermann nach Hause gegangen und habe auf dem Wege einen Handlungsgehilfen namens Kramer und einen gewissen Gericke getroffen. Als sie nach Hause kamen, waren außer den Familiengliedern noch Frau Reimann und die unverehelichte Koschiella anwesend. Handelsmann Bernhard Josephson, Vater des Vorzeugen, sein Sohn Hermann trinke bisweilen einen Schnaps, wie es das Geschäft so mit sich bringe. Im Übrigen sei er ein sehr ordentlicher Mensch. Im Weiteren bestätigte der Zeuge bezüglich der Vorgänge am Abende des 21. Januar die Bekundungen seiner Söhne. Vorsitzende, wenn nun behauptet wird, dass Ihr Sohn Hermann den Sibylle ermordet hat, was sagen Sie dazu? Zeuge, Gott bewahre, das kann nicht sein. Frau Josephson, Gattin des Vorzeugen, Ihr Sohn Hermann trinke bisweilen einen Schnaps. Im Übrigen sei er guten Charakters. Im Weiteren bestätigte die Zeugen die Bekundungen des Vorzeugen. Dasselbe taten die beiden Schwestern des Josephson. Bilderhändler Stanislaus Przybylski. Am 21. Januar 1884 abends waren Hermann und Simon Josephson etwa von 7 bis 8 Uhr bei ihm. Zunächst ging Simon, etwa 15 Minuten später, auch Hermann fort. Gegen 12 Uhr nachts sei er zu Josephson gegangen, um sich ein Pferd zu leihen. Hermann Josephson habe angekleidet auf dem Bett gelegen. Er habe eine schlimme Hand gehabt. Er, Zeuge, wisse aber nicht, ob Hermann Josephson diese schlimme Hand schon vor dem Morde gehabt. Handlungsgehilfe Kramer. Abend des 21. Januar 1884, etwa gegen 10 Uhr, sei er dem Hermann Josephson begegnet. Letzterer kam augenscheinlich von Hause. Hermann Josephson gab zu, dem Kramer an jenem Abende begegnet zu sein, allein er sei nicht von Hause gekommen, sondern nach Hause gegangen. Konditor Gericke. Er sei an dem in Rede stehenden Abende, etwa gegen 10 Uhr, zunächst dem Simon, etwa 300 Schritt weiter, auch dem Hermann Josephson begegnet. Franziska Kuschiele. Sie sei am 21. Januar 1884 abends zweimal bei Josephson gewesen, zu welcher Zeit wisse sie nicht. Das zweite Mal sei sie gekommen, als die Familie Josephson Abendbrot aß. Ob Hermann Josephson anwesend gewesen, wisse sie nicht. Mine Kuschiele. Sie sei am fraglichen Abend zwischen 6 und 7 Uhr bei Josephson gewesen und habe Hermann zu Hause getroffen. Am folgenden Morgen gegen 6:30 Uhr sei sie wieder zu Josephson gekommen und habe Hermann schlafend, aber angekleidet, auf einem Strohsack liegen sehen. Bilderhändler Wesotski. Am 21. Januar 1884, nachts gegen 12 Uhr, sei er in Gemeinschaft mit Przybylski bei Josephson gewesen, um sich ein Pferd zu leihen. Hermann Josephson habe angekleidet auf der Erde gelegen und geschlafen. Etwas Auffälliges habe er nicht wahrgenommen. Es wurde nunmehr nochmals Frau Reimann vernommen. Vorsitzende, ich habe Sie gestern schon gefragt, ob am 21. Januar 1884 abends Hermann Josephson zu Hause gewesen ist. Zeugen, ich habe ihn nicht gesehen. Vorsitzende, damit kommen wir nicht weiter, Frau Reimann. Sie gehören doch den gebildeten Ständen an. Halten Sie doch auseinander. Hätten Sie den Hermann Josephson sehen müssen, oder sind Sie der Meinung, Sie haben ihn nicht gesehen, er kann aber doch zu Hause gewesen sein? Zeugen, er ist nicht zu Hause gewesen, ich hatte ihn sehen müssen. Bilderhändler Wladislaus Przybylski. Etwa einen Tag nach dem Morde sei er bei Josephson gewesen. Hermann Josephson habe den Knopf in die Hand gestützt und nachdenkend dagesessen. Da habe Simon Josephson zu ihm gesagt, weshalb bist du denn so traurig? Hermann habe erwidert, ich habe Kummer. Gleich darauf habe Simon ihm ein Messer gezeigt und gesagt, siehst du, mit diesem Messer ist Sibylle geschlachtet worden. Ob vorher von dem Morde die Rede gewesen sei, wisse er nicht. Er wisse wohl, dass man die Juden des Mordes bezichtigte. Dass man aber speziell Hermann Josephson in Verdacht hatte, habe er nicht gewusst. Er wisse nicht, ob Simon die bekundeten Worte im Scherz oder Ernst gesagt habe. Simon Josephson. Er habe dem Zeugen ein altes Messer, das zum Abkratzen der Stiefel gebraucht wurde, gezeigt und gesagt, mit einem solchen Messer wird wohl der Knabe geschlachtet worden sein. Przybylski. Simon hat genau gesagt, mit diesem Messer ist der Knabe geschlachtet worden. Der alte Josephson hat dieser Redensart wegen Simon zur Rede gestellt und ihm das Messer fortgenommen. Simon und Josephson Vater stellten die letztere Bekundung entschieden in Abrede. Josephson Vater sei bei jenem Vorgange gar nicht zugegen gewesen. Der Vorsitzende teilte mit, das betreffende Messer liege bei den Akten, es sei untersucht worden, ob an ihm Blutflecke vorhanden seien. Hermann Josephson beteuerte wiederholt, er sei am 18. Januar in Gemeinschaft seines Vaters und des Kaufmanns Roth Junior von Stargard nach Schurz gefahren und unterwegs vom Wagen gefallen. Er habe sich dadurch derartig die linke Hand verletzt, dass die stark blutete. Ganz besonders habe er sich den Daumen verletzt. Er sei unterwegs in einem Wirtshaus eingekehrt und habe sich von dessen Besitzerin, Frau von Kalbe, etwas zur Blutstillung geben lassen. Frau von Kalbe bestätigte das. Sie erinnere sich aber nicht speziell, ob auch der Daumen verletzt gewesen. Die Möglichkeit gebe sie zu. Frau Reimann, am Sonnabend vor dem Morde habe sie bemerkt, dass Hermann Josephson eine schlimme Hand gehabt. Letztere erzählte, er sei vom Wagen gefallen. War der Daumen auch verletzt? Nein, bloß die sogenannte Maus der linken Hand. Bei dem Untersuchungsrichter haben sie ganz bestimmt gesagt, der Daumen von der unteren Seite war verletzt. Ich erinnere mich nicht, dass auch der Daumen verletzt war. Dr. Medizin Lindenau, Schurz. Ich habe einige Zeit nach dem Morde die Hand des Hermann Josephsen untersucht. Mir schien die Art der Verletzung, wie er sie angegeben, nicht plausibel. Vielmehr hielt ich die Verletzung durch Einwirkung von Schneidezähnen verursacht. Vorsitzende, die letztere Ursache hielten Sie für wahrscheinlicher? Sachverständige, für wahrscheinlich halte ich gar nichts. Ich muss bemerken, wenn man in Betracht zog, dass Hermann Josephsen unter dem Verdacht des Sibulaschen Mordes stand, man sehr wohl annehmen konnte, Hermann Josephsen habe von hinten jemandem den Mund zu halten wollen und sei dabei von dem Überfallenen mit den Schneidezähnen gebissen worden. Ausgeschlossen ist jedoch nicht, dass die Verletzung durch den Fall vom Wagen entstanden ist. Sanitätsrat Dr. Merner, Stargard. Die Möglichkeit, dass die Verletzung des Daumens durch einen Biss verursacht worden, ist nicht ausgeschlossen. Dass der Biss aber von dem ermordeten Sibylle, der einen vollen Unterkiefer gehabt, herrührt, ist nicht gut denkbar. Die Verletzung kann sehr wohl durch den Fall vom Wagen verursacht sein. Ich habe die Leiche des ermordeten Sibylle obduziert. Der Kopf, der Hals und die Finger des Ermordeten waren arg verletzt und derartig zerkratzt, dass der Ermordete mit seinem Mörder zweifellos furchtbar gekämpft hat. Fest steht, dass die erwähnten Verletzungen dem Ermordeten lebend beigebracht worden sind. Da nicht festgestellt ist, dass der Ermordete vor dem Morde derartige Verletzungen sich zugezogen hat, so ist anzunehmen, dass sie ihm im Ringen mit seinem Mörder beigebracht worden sind. Zweitens zeigten sich auf der Kopfhaut 7 tiefe, unregelmäßige Einschnitte. Der ganze Kopf war derartig mit Blut unterlaufen, dass der Mörder in furchtbarer Weise sein Opfer bearbeitet haben muss. Sibylle muss auch, nach den Verletzungen zu schließen, sehr schnell gestorben, zumindest sehr bald bewusstlos geworden sein. Außerdem war dem Knaben der Hals bis auf der Wirbelsäule durchgeschnitten, und zwar in höchst kunstfertiger Weise. Eigentümlich war auch auf dem rechten Oberarm eine klaffende Wunde sichtbar. Wenn man jemanden töten will, dann verwundet man ihn gewöhnlich nicht am Arme. Diese Armverwendung ist umso merkwürdiger, als sie auch glatträndig und in höchst kunstfertiger Weise ausgeführt war. Ich muss bemerken, dass nur der Rumpf und die beiden Unterschenkel aufgefunden wurden. Die Oberschenkel waren derartig kunstgemäß ausgelöst, dass dazu eine große Übung gehörte. Ebenso war der linke Unterschenkel höchst kunstfertig abgetrennt. Ungeschickt war dagegen der rechte Unterschenkel abgeschnitten. Außerdem war merkwürdigerweise dem Ermordeten der Bauch aufgeschlitzt. Vom Bauch aufschlitzen stirbt man aber unter Umständen erst nach mehreren Tagen. Ich nehme jedoch an, dass sowohl das Bauchaufschlitzen als auch die Verwendung am Arm erst nach erfolgtem Ableben des Ermordeten geschehen ist. Mein Gutachten geht also dahin. 1. Es muss ein harter Kampf zwischen dem Mörder und dem Ermordeten stattgefunden haben. 2. Der Ermordete muss derartig am Kopfe traktiert worden sein, dass er nach wenigen Minuten die Besinnung verloren hat. 3. Der Tod ist durch Aufschneiden des Halses und war durch Verblutung erfolgt. 4. Die ganze Operation muss mit einem langen, scharfen Messer ausgeführt sein. Ich habe schon gesagt, die Verwundung am Arm und die Bauchaufschlitzung ist mir ganz unerklärlich. Erklärlicher dagegen ist mir, dass der Mörder dem Ermordeten die Oberschenkel abgeschnitten hat. Der Ermordete war ein sehr hoch aufgeschossener Knabe. Der Mörder hat also jedenfalls die Oberschenkel abgeschnitten, um das ermordete Opfer besser verbergen zu können. Vorsitzende, Sie haben schon gesagt, Die ganze Operation war eine solche, dass sie so mancher Arzt nicht ausführen kann. Wäre es möglich, dass ein Fleischer die Operation ausgeführt hat? Sachverständiger. Möglich ist das wohl. Vorsitzende. Wie lange kann die ganze Operation gedauert haben? Sachverständiger. Etwa 20 Minuten? Vorsitzende. Ist es möglich, dass die Operation im Freien und in dunkler Nacht geschehen ist? Sachverständiger. Jawohl. Vorsitzende. Ein Lustmord ist ausgeschlossen? Sachverständiger. Wir haben in dieser Beziehung sehr genaue Untersuchungen angestellt, aber nicht den geringsten Anhalt dafür gewonnen. Vorsitzende. Nun, Angeklagter, Sie sind dem Gutachten des Herrn Sanitätsrats sehr genau gefolgt. Sind Sie vielleicht der Mörder gewesen? Angeklagte. Nein. Vorsitzenden. Ist Ihr Gewissen auch in der Tat rein? Angeklagte. Jawohl. Vorsitzenden. Sie haben gehört, dass ein solcher Mord von einem Fleischer verübt sein kann. Angeklagte. Aber ich bin es nicht gewesen. Vorsitzende. Wären Sie aber imstande, eine solche Operation auszuführen? Angeklagte. Nein, das könnte ich gar nicht. Dazu bin ich schon gar nicht geboren. Vorsitzende. Geboren brauchen Sie dazu nicht zu sein. Sie können sich aber eine solche Fertigkeit angeeignet haben. Angeklagte. Nein, das kann ich nicht. Dr. Medizin Mazurka, Stargard, der dem ersten Sachverständigen bei der Obduktion der ermordeten Leiche assistiert hatte, schloss sich dem erstattenden Gutachten vollständig an. Er sei der Meinung, dass die Operation auch länger als 20 Minuten gedauert haben könne. Verteidiger. Kann der Mord ein einzelner Mensch vollführt haben oder ist anzunehmen, dass zwei Menschen dabei tätig gewesen sind? Sachverständiger. Die Möglichkeit, dass zwei Menschen den Mord vollführt haben, ist nicht ausgeschlossen. Es kann ihn aber auch sehr gut ein Einzelner begangen haben. Gerichtlicher Chemiker Dr. Bischoff, Berlin. Von dem Amtsvorsteher zu Schurz und dem Untersuchungsrichter zu Stargard seien ihm einige Flaschen mit rötlichen Flüssigkeiten und verschiedene Kleidungsstücke, Säcke, Pferdedecken zur Untersuchung geschickt worden. In den Flaschen sei oxidierter Essig enthalten gewesen. Auf den Säcken haben sich wohl zumeist Blutflecken, die aber alle von Tierblut herrührten, befunden. Auf einem der Frau Boss gehörenden Kleider habe er Blutflecken, die von Menschenblut herrühren, entdeckt. Diese seien aber augenscheinlich dadurch entstanden, dass sich die Trägerin des Kleides mit einer Nähnadel am Finger verletzt hatte. Auf einem dem Hermann Josephson gehörenden Tuchjacket habe er am Ende des Ärmels Blutflecken von Menschenblut herrührend gefunden. Diese waren augenscheinlich durch das Bluten des Fingers entstanden. Frau Josephson gab zu, dass sie sich einmal sehr missbilligend geäußert, weil der ermordete Sibylle ihr alle Ziegenfelle wegkaufte. Gedroht habe sie ihm nicht. Eine Anzahl Zeugen bestätigten das, bekundeten jedoch, Frau Josephson habe einmal gesagt, sie werde es dem Sibylle schon besorgen. Ähnlich habe sich auch Simon Josephson einmal geäußert. Er habe den Ermordeten, der kein Gewerbe hatte, wegen Gewerbekontravention denunzieren wollen. Fräulein Berthe Josephson, sie habe sich einmal mit dem Schuhmacher Lange über den Mord unterhalten. Bei dieser Gelegenheit habe Lange zu ihr gesagt, der Jude mit den roten Augen, der dort am Wasser wohnt, ist der Mörder. Wenn Lange damit meinte, wisse sie nicht. Schumacher Lange. Berthe Josephson klagt mir einmal, dass ihr Bruder Hermann schon seit so langer Zeit verhaftet sei. Darauf antwortete ich, Hermann wird es wohl auch gewesen sein. Vorsitzende. Wie kamen Sie zu dieser Äußerung? Zeuge. Ein Junge hat einmal erzählt, am 22. Januar 1884 früh sei er drei Juden begegnet, die den ermordeten Sibylle getragen haben. Er habe außerdem gehört, der Jude mit den roten Augen, der am Wasser wohnt, habe eine Flasche. Wenn man aus dieser nur zwei Schluck trinkt, dann muss man sterben. Vorsitzende. Derartige Räubergeschichten werden noch mehr vorkommen. Heiterkeit. Der Zeuge bekundete im Weiteren auf Befragen des Vorsitzenden, Bertha Josephson habe zu ihm gesagt, wenn Hermann den Mord begangen hat, dann hat er es jedenfalls nicht umsonst getan. Bertha Josephson bestritt entschieden, die letzte erwähnte Äußerung getan zu haben. Bäckermeister Schablewski. Ich habe kurz nach dem Morde mit Hermann Josephson über den Mord gesprochen und dabei geäußert, du wirst wohl auch dabei gewesen sein. Hermann antwortete, ich bin nicht dabei gewesen, ich weiß aber, wo der Mord passiert ist. Vorsitzende, sagte er Ihnen nun, wo der Mord passiert ist? Zeuge, ja, hinter Gappe soll er passiert sein. Vorsitzende, wussten Sie damals, dass sich der Verdacht der Täterschaft auf Josephson lenkte? Zeuge, nein. Vorsitzende, wie kamen Sie dazu, einen unbescholtenen Menschen ohne weiteres und ohne jeden Anhaltspunkt eines solch schweren Verbrechen zu beschuldigen? Zeuge, ich war mit Josephson befreundet. Vorsitzende, schöne Freundschaft, das. Heiterkeit. Im Weiteren bekundete der Zeuge auf Befragen des Vorsitzenden, Josephson Vater nebst Frau seien eines Abends spät bei dem Thiessenschens Gasthof vorübergegangen. Da habe die Frau gesagt, wenn Hermann sich nur nicht ausgeben wollte. Red nicht, habe der Mann eingewendet. Er werde sich nicht ausgeben, sondern sehr bald freikommen. Josephson Senior nebst Frau bezeichneten diese Bekundung als unwahr. Dasselbe tat Hermann Josephson bezüglich der vorherigen Bekundungen des Schablewski. Frau Kommissionär Hoffmann. Hermann Josephson habe einmal geäußert, den Onofrius Sibylle solle der Teufel holen. Im Weiteren habe Hermann Josephson ihr einmal unsittliche Anträge gemacht und durchblicken lassen, als sollte sie oder wollte er ihren Mann beiseite schaffen. Sie habe ferner einmal gesehen, wie Hermann Josephson in sehr roher Weise ein Pferd geschlachtet und abgeledert habe. Hermann Josephson bestritt das. Am dritten Verhandlungstage bekundete Dienstmädchen Tschetschelowske. Am 21. Januar 1884 sei sie auf einer Hochzeit gewesen und von dieser erst am folgenden Morgen gegen 5 Uhr zurückgekehrt. Gegen 6,5 Uhr sei sie zur Mietsfrau gegangen und habe unterwegs den Briefträger Stürmer getroffen. In dessen Gesellschaft sei sie die nach Tscherwinsk führende Chaussee entlang gegangen. In der Nähe der Wiese, unter deren Brücke die Leiche des Sibylle gefunden wurde, sei sie einem mittelgroßen, starken Manne begegnet, den sie in der Dunkelheit nicht erkennen konnte. Es habe ihr geschienen, als hätte der Mann hohe Stiefel angehabt und wäre mit einem grauen Pelz bekleidet gewesen. Die Hosen waren in die Stiefel gesteckt. Der Mann habe eine Mütze getragen, von welcher Beschaffenheit die Mütze gewesen sei, wisse sie nicht. Das Gesicht des Mannes habe sie nicht sehen können, da er mit dem Kopfe gebückt ging, denn er habe auf dem Rücken etwas in einem Lacken getragen. Was in dem Lacken enthalten gewesen, wisse sie nicht. Sie habe den Briefträger gefragt, was mag wohl der Mann dort schleppen? Der Briefträger habe geantwortet, lass ihn schleppen, was er wolle. Der Mann sei größer als Hermann Josephson gewesen, dagegen habe er dem Behrendt an Figur geglichen. Vorsitzende, bei der Vernehmung vor der Amtsvorsteher Ernst haben Sie gesagt, es kann Hermann Josephson gewesen sein. Zeugin, damals habe ich das geglaubt. Jetzt, nachdem ich mir Josephson genau angesehen habe, behaupte ich, er ist nicht gewesen. Vorsitzende, zu dem Briefträger Stürmer haben Sie gesagt, Sie hätten mit Bestimmtheit sofort Hermann Josephson erkannt. Zeugin, das habe ich nicht gesagt. Am Nachmittage, nachdem der Mord allgemein im Dorfe bekannt wurde, habe ich meine Wahrnehmung der Gastwirtin Lau erzählt und gesagt, es ist möglich, dass es Hermann Josephson gewesen ist. Als ich mir jedoch Letzteren und Behrendt genau angesehen, bin ich zu der Meinung gelangt, dass es nicht Josephson, dagegen eher Behrendt gewesen sein könnte. Der Vorsitzende ließ die Zeugen hinaustreten, den Angeklagten in den Nebenzimmer führen und rief Hermann Josephsen in den Saal, der sich den grauen Kniepelz und die Stiefel, die er damals angehabt, anziehen und die Mütze, die er damals getragen, aufsetzen musste. Alsdann wurde die Zeugen in den Saal gerufen. Zeugen, so stark und groß kann wohl der Mann gewesen sein, wiedererkennen kann ich ihn nicht. Der Vorsitzende befahl, dass Behrendt neben Josephsen trete. Es ergab sich, dass beide gleich groß waren, nur die Schultern des Behrendt waren etwas höher als die des Josephsen. Infolgedessen sah Behrendt größer aus. Verteidiger Rechtsanwalt Thurau, ich muss feststellen, dass Josephsen stärker als Behrendt ist. Staatsanwalt, ich kann den Beweis führen, dass Behrendt in der nunmehr fast einjährigen Untersuchungshaft magerer geworden ist. Verteidiger, es geht mir soeben ein Brief von einem Arbeiter Grzone aus Kantschenken bei Skurz zu. In diesem teilt mir Grzone mit, er habe mit Mankowski zusammengearbeitet. Letztere habe einmal von seiner Mutter einen Brief erhalten, den er ihm vorlesen musste. In diesem schrieb die Mutter, sage nur im Termine genauso, wie wir uns besprochen. Josephsen lässt grüßen. Bewegung im Zuhörerraum. Ich beantrage, den Grzone als Zeugen zu laden. Der Gerichtshof entsprach diesem Antrage. Briefträger Stürme bestätigte die Bekundungen der Vorzeugen. Den Mann, dem er in Gesellschaft mit der Tschechlowska begegnet, habe er sich aber gar nicht angesehen. Er könne daher auch nicht annähernd eine Beschreibung davon geben. Hermann Josephsen habe ihn einige Tage später mit Zigarren und Schnaps traktieren wollen, er habe jedoch nur eine Zigarre angenommen. Etwas Auffälliges habe er in dieser Handlungsweise des Josephsen nicht erblickt, denn es sei nichts Seltenes, dass ihm in seiner Eigenschaft als Briefträger Zigarren und Schnaps angeboten werden. Amtsvorsteher Ernst. Der Zeuge Stürmer habe ihm, als er ihn vernommen, gesagt, es sei ihm aufgefallen, dass Hermann Josephsen ihn habe traktieren wollen. Konditor Gericke. Vor etwa 4 Jahren habe Behrendt gegen eine unverehelichte Fleischek ein unsittliches Attentat verüben wollen. Einige Zeit darauf sei Behrendt nach Amerika gegangen. Staatsanwalt. Ich muss bemerken, dass der Zeuge sich der Behilfe an der versuchten Notzucht schuldig gemacht hat. Die Aussage dieses Zeugen wird daher mit größter Vorsicht aufzunehmen sein. Amtsvorsteher Ernst, dem von dem Mädchen wegen der versuchten Notzucht Anzeige gemacht worden, hat es nicht für nötig erachtet, der zuständigen Staatsanwaltschaft davon Anzeige zu machen, da Behrendt inzwischen nach Amerika gegangen war. Das betreffende Protokoll ist bei den Akten des Amtsvorstehers Ernst liegen geblieben und erst wieder zum Vorschein gekommen, als die gegenwärtige Untersuchung gegen Behrendt eingeleitet wurde. Das Verfahren ist jedoch niedergeschlagen worden, da inzwischen die Fleischek nach Amerika ausgewandert war. Amtsvorsteher Ernst bestätigte die Ausführungen des Staatsanwalts. Fleischmeister Soletzki, Skurz. Ich habe des Brotneides wegen unaufhörlich mit Behrendt in Feindschaft gelebt und deshalb wechselseitige Beleidungsklagen mit ihm gehabt. Bei einem Streite hat der Bruder des Behrendt das Messer gezogen. Behrendt sagte, stich doch zu! In einem Kruge, wo wir einmal zusammentrafen, hat Behrendt gedroht, mir die Kaldaunen aufzuschlitzen. Über den Mord selbst oder über das Verhältnis des Angeklagten zu dem Ermordeten kann ich nichts bekunden. Der Ermordete hat mit Ziegenfällen gehandelt. Frau Rybinske. Behrendt habe ihr einmal ein amerikanisches Messer gezeigt und dabei mit den Worten auf den Tisch geschlagen, mit diesem Messer wäre ich imstande, einen Menschen von oben nach unten aufzuschlitzen und das Blut wie Wasser zu trinken. Eine solche Natur habe ich. Der Angeklagte bestritt entschieden diesen Vorgang. Er habe mit der Familie Rybinskas viele Prozesse geführt, die sämtlich zu seinen Gunsten ausfielen. Aus diesem Grunde haben ihm die Rybinskas Rache geschworen. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden erzählte die Zeugin: Als ich eines Tages vorm Termine auf Stargard kam, ging ich zu Josephson. Ich sagte, wie lange mag sich wohl der arme Sibylle gequält haben? 4 Stunden hat Sibylle noch gelebt, sagte Friederike Josephson. Er hat einen Knäuel Wolle im Munde gehabt. Die Josephson sagte noch, die Sache wird schon noch herauskommen. Letzteres hat auch eine Kartenlegerin behauptet. Frau Knopf, die Rybinske, habe ihr zurzeit die bekundete Redensart des Berend erzählt. Frau Papke, im Jahr 1883 hat Berend bei mir einmal 3 Schweine geschlachtet. Ich äußerte meine Bewunderung, dass er eine solch große Fertigkeit im Abschlachten der Schweine habe. Ich könnte überhaupt kein Tier schlachten, bemerkte ich. Berend erwiderte, Sie sind ein Weib. Wenn Sie mir befehlen, Ihre Kinder zu schlachten, dann tue ich es mit derselben Geschwindigkeit. Ob diese Äußerung im Scherz geschehen ist, weiß ich nicht. Angeklagte, diese Äußerung habe ich jedenfalls nicht getan. Möglich ist es schon, dass ein ähnliches Gespräch geführt wurde und die Frau gefragt hat, könnten Sie auch Menschen schlachten? Dass eine solche Äußerung eine Frau tun wird, bezweifle ich. Handlungsgehilfe Elblum. Ich habe im Thiessenschen Gastlokale konditioniert. Berend war im nüchternen Zustande ein sehr ruhiger Mensch, in trunkenem Zustande dagegen ein großer Krackkeller. Dass er in unserem Lokale einmal großen Lärm machte, wies ich ihn zur Ruhe. Infolgedessen versetzte er mir einen heftigen Schlag ins Auge. Berend hat einmal in unserem Lokale Spielkarten an die Umsitzenden verteilt und gesagt, nun wollen wir einmal davnen, jüdisch beten. Amtsdiener Glitschke, Gastwirt Gappe, habe ihm einmal erzählt, Berend habe ihn eines Tages niedergeschlagen und den Versuch gemacht, ihn zu berauben. Letzteres sei ihm jedoch nicht gelungen. Schon lange vor dem Morde seien in Schkurz antisemitische Schriften verbreitet worden. Wer sie besessen, wisse er jedoch nicht. Ende von Abschnitt 63.